So viele Tändelein, denn ein süß Mädchenlein vom Wendelstein, das sagt nicht nein. Doch aus diesem Tändelein, vis-à-vis vom Wendelstein, werden oft die Bändelein zu zwein. Sie schenkt ihr Edelweiß, damit das Städel weiß, dass sich das Mädel heißt, die keinen anderen liebt und sein Herz dafür gibt. Dieser wie vom Wendelstein gibt so viele Tändelein, denn kein süßes Mädelein vom Wendelstein war fein. Schenkt ihr Edelweiß, damit das Städel weiß, dass dich dein Mädel heißt, die keinen anderen liebt und dein Herz dir auch sieht. Dieser wie vom Wendelstein gibt so viele Tändelein, denn kein süßes Mädelwein vom Wendelstein sagt nein.